Erster Jahwe sagt, der Himmel ist mein Thron. Die Erde ist mein Fußschemel. Ihr könnt mir kein Haus bauen. Wo soll ich wohnen? Zweiter Jahwe sagt, ich habe alles gemacht. Ich sehe auf Menschen, die arm sind. Sie sind traurig und zittern vor meinem Wort. Dritter, manche schlachten Stiere. Aber sie töten auch Menschen. Manche opfern Schafe. Aber sie töten auch Hunde. Manche bringen Essen als Opfer. Aber sie bringen auch Schweineblut. Manche verbrennen Weihrauch. Aber sie beten auch falsche Götter an. Sie tun, was sie wollen. Sie lieben ihre schlechten Taten. Vierter Jahwe sagt, ich werde sie schlecht behandeln. Ich bringe ihnen Dinge, die sie fürchten. Ich rief, aber niemand antwortete. Ich sprach, aber sie hörten nicht. Sie taten, was ich nicht mochte. Sie liebten, was ich nicht wollte. Fünfter hört das Wort von Jahwe. Ihr zittert vor seinem Wort. Eure Brüder hassen euch. Sie stoßen euch weg. Sie sagen, Jahwe soll groß sein. Dann sehen wir eure Freude. Aber sie werden sich schämen. Sechster hört. Lärm kommt aus der Stadt. Hört. Jahwe spricht laut aus dem Tempel. Er gibt seinen Feinden zurück, was sie getan haben. Siebter, eine Frau hat ein Kind geboren. Sie hatte keine Schmerzen. Es war ein Junge. Achter, wer hat so etwas gehört? Wer hat so etwas gesehen? Wird ein Land an einem Tag geboren? Wird ein Volk auf einmal geboren? Zion hat ihre Kinder geboren. Es ging sehr schnell. Neunter, Jahwe sagt, ich helfe beim Gebären. Ich lasse das Kind nicht stecken. Dein Gott sagt, ich helfe, und ich halte nicht zurück. Zehnter, freut euch mit Jerusalem. Alle, die sie lieben, sollen jubeln. Alle, die traurig waren, sollen sich freuen. Elfter, ihr werdet Trost bekommen. Es ist wie Milch von einer Mutter. Ihr werdet viel Gutes bekommen. Es ist wie Trinken. Zwölfter, Jahwe sagt, ich gebe Jerusalem Frieden. Der Frieden kommt wie ein großer Fluss. Die Völker bringen viel Gutes. Es ist wie ein Bach. Ihr werdet getragen und geliebt werden. Dreizehnter, wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Vierzehnter, wenn ihr das seht, freut sich euer Herz. Eure Knochen werden stark wie junge Pflanzen. Jahwe hilft seinen Dienern. Aber er wird wütend auf seine Feinde sein. Fünfzehnter, Jahwe kommt mit Feuer. Seine Wagen sind wie ein Sturm. Er wird seinen Zorn mit Feuer zeigen. Sechzehnter, Jahwe kämpft mit Feuer und Schwert. Er kämpft gegen alle Menschen. Viele Menschen werden von Jahwe getötet. Siebzehnter, manche Menschen reinigen sich für Gärten. Sie essen aber Schweinefleisch und Mäuse. Jahwe sagt, mit ihnen ist es vorbei. Achtzehnter, Jahwe sagt, ich kenne ihre Taten und Gedanken. Ich werde alle Völker sammeln. Sie sollen kommen und meine Größe sehen. Neunzehnter, ich werde ein Zeichen geben. Ich sende einige von ihnen zu anderen Völkern. Sie gehen nach Tarsis, Put, Lut, Tubal, Javan. Sie gehen zu fernen Inseln. Diese Völker kennen meinen Namen nicht. Sie haben meine Größe nicht gesehen. Sie sollen meine Größe dort erzählen. Zwanzigster, sie sollen eure Brüder zurückbringen. Sie kommen aus allen Völkern. Sie sind ein Geschenk für Jahwe. Sie kommen auf Pferden, Wagen, Maultieren. Sie kommen nach Jerusalem, zu meinem Berg. Wie Israeliten Opfer zum Tempel bringen. 21. Jahwe sagt, ich werde auch von ihnen Priester nehmen. 22. Jahwe sagt, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie werden immer bleiben. Eure Familie und euer Name bleiben auch immer. 23. Jahwe sagt, jeden Neumond und jeden Sabbat werden alle Menschen kommen. Sie werden mich anbeten. 24. Sie werden hinausgehen. Sie sehen die Toten der Männer. Diese Männer waren gegen mich. Ihre Würmer sterben nicht. Ihr Feuer geht nicht aus. Sie sind ein Schrecken für alle Menschen.